über der Oder, mit zwei Sternen spielt spiegelnd die Flut. Der eine blinkt traurig alleine, der andere zerrend in der Flut. Über der Oder, o Heimweh, was rauscht die Nacht? Die Kähne schlafen im Hafen, ja, so will es die Nacht. Über der Oder, wo der Wald tief rauscht wie der Fluss. Zwei Sterne und du bist ferne, ach so will es vom Schiffe der Fluss.